Kundgabe 1402. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.04.1940. Trauer um die Abscheidenden. Um die Lebenden sollet ihr besorgt sein, nicht aber denen nachweinen, die der Herr abrufet, so die Zeit gekommen ist. Und also müsset ihr euch fügen in den göttlichen Willen und euch trösten im Herrn. Denn Gott ist die Liebe. Er sendet euch nicht Kummer und Trübsal, auf dass ihr leiden sollt, sondern um eurer Seelen willen, die durch das Leid reifen sollen. Und so ihr einen Menschen verlieret, der euch lieb und teuer ist, wird euer Schmerz gelindert werden, gedenket ihr des Leidens und Sterbens Jesu am Kreuz. Auch ihr nehmet das Leid auf eure Schultern, so ihr es traget für den Herrn. Und um der Menschheit willen ertrug der Herr das Leid. Ihr aber traget es für jene, denen eure Liebe gilt, so ihr es ergeben und dem Herrn zuliebe tragt. Darum klaget nicht und rufet die Seele nicht zur Erde zurück, so sie das Erdental verlassen hat. Denn ihr hat die Stunde der Freiheit geschlagen, und alle Erdenschwere ist von ihr abgefallen. Und dies soll euer Trost sein, dass die Liebe Gottes unendlich ist, dass diese seine Liebe das Leben beschließt, so die Zeit gekommen ist, da er sie zu sich rufet in sein Reich. Der Weg auf Erden war nicht leicht, nun die Seele sich löset von der Erde, dürfet ihr nicht traurig sein, denn sie tauschet das Erdenleben ein gegen ein friedvolles Leben in der Ewigkeit. Amen.